Yeah. Hot Coast Niggas. Hot Coast Niggas. Du bist der Chef in deiner Runde, doch ich setze nicht auf Hunde, denn mein Joint ist immune. Das bedeutet, ich spucke auf die Szene. Hast du deine Zähne verloren, oder wurdest du mit künstlichen Zähnen geboren? Kein Plan, nicht das Einfahren, ich dürft heimfahren. Ich bin ein Mann, Odd Group mit deinem Blunt. Weißt du was du sagst, ist mir Schnuppe, denn ich rauche mein Gras, hab Spaß, kleine Tucke, hab das Maß voll. Oh, bin ich den Johnny Roll, trage ich auch Klamotten von Download. Ich bin keiner, der auf Äußerliches achtet, doch ich merke, wie ihr Fotzen mich nur äußerlich betrachtet. Mann, wo habt ihr übernachtet? Schaut die euch an, meckert nicht an mir, Punks. Ihr seid auch kein Blickfang, es langt. Denn was du bist oder sagst, ist für mich leider nicht wirklich interessant. Meine geile Freundin ist fort, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Jede Frau hier gibt mir einen Korb, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Alle nennen dich King oder Gott, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Und du hast auf mich keinen Bock, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Ott hin, Ott her, ich hab Bock, wer kommt mit, kommt her, ich hab Bock auf Ott, yeah. Die Leute flehen, Tricky, mach dir keinen Kopf, doch zu spät. Ich habe mir gerade eingestopft und dann smoke ich das Dope. Doch er kam Drogenproblem, du bist broke, ohne Joke. Ich kann mit Drogen umgehen, extrem bequem und voll daneben. Deswegen sag ich eben, ich soll sie nehmen, denn ich scheiß auf deine Flames. Ich hab Long Papes und einen Block Tipps, also wird es für dich strange. Purple Haze, hast du keine Pflanze, bist du auf der Rail. Slam wie ne Wanze, wie ne Lanze, trage ich den Jay und laufe durch KA, als wär ich in dem Game, du bist gay. Denn was du bist oder sagst, ist für mich leider nicht wirklich interessant. Meine geile Freundin ist fort, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Jede Frau hier gibt mir einen Korb, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Alle nennen dich King oder Gott, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Und du hast auf mich keinen Bock, mir egal, denn ich rauch mein Hot. Wir sitzen hier bloß noch rum und knabbern Glücksplätzchen. Haben Sie was dagegen, Nein, das wird Dino stark. Ich wusste, dass Sie da mitmachen. Ha!